Ob jung und so, ob nach Kalifornien, viel Kraut und Geld hat man mir vertellt, wenn man in das Sakrament so. Oh, weißt du, von Kalifornien, es ist mit dir von zwei Händen, von den rechten Sektor, bist du. Meine Herren, als Südhelles fällt auch Tichenstaat, Kalifornia, in Coloma. Meine Herren, als der letzte Dollar durch die Fingers hat, Kalifornia, in Coloma. Als geselfen mit der Misere absolut kein Rat mehr weht, als gewerkt ins Fuchten Brut, tot hat gebatet ich ins Weht. Und kein Hunger, doch, und hat kein Brot, Mann. Ja, was bleibt der weitende Tod, Mann? Vor uns. Ja, Land! Ob Jungens, ob nach Kalifornien, viel Kraut und Geld hat man mir vertellt, wenn man in das Sacramento. So, bei uns, so, von Kalifornien, mit Technik und Verhältnis, und Rechnung, und Rechnung, und Rechnung. Meine Herren, als Gefehl um Ruhm und Ehre hilft Kalifornien, in Coloma. Meine Herren, als gestets na mehr war der Ringstreff, California, in Coloma. Als gewillt der Düch ein ander noch befehlen, gebt noch Rat. Ja, da ist ein Marenmittel, ja, da hebt ein Marentat. Oh, mein Kerl, zu sein auf des Art, Mann. Ja, da tu es nodig schlechts Geld, Mann, schlechts Geld. Ja, ob Jungens, ob nach Kalifornien, viel Kraut und Geld hat man mir vertellt, wenn man in das Sacramento. Oh, weißt du, von Kalifornien, es ist nicht unsere Hände, unsere Rechte, unsere Rechte.